Zum neuen Jahr zu 106 2017 gab das Außenministerium der DIVJK am 25. Januar zu Ehren der Diplomaten verschiedener Länder und der Vertreter internationaler Organisationen in der DIVJK ein Bankett. Der Vizeaußenminister Ri Yong-ho und weitere Mitarbeiter des Außenministeriums waren dabei zugegen.